SWR 2 Forum. Spotten, wüten, hassen. Wer stoppt den Mob im Internet? Am Mikrofon Eggert Blum. Der Aufruf zur Lynchjustiz kam über Facebook. Ein Mob von rund 50 Menschen hatte daraufhin die Polizei in Emden bedrängt. Sie wollten den vermeintlichen Mörder der 11-jährigen Lena. Der Jugendliche in der Arrestzelle war jedoch unschuldig, seine Festnahme ein Irrtum der Ermittler. Der Vorfall ist nur ein extremes Beispiel für die alltägliche Hemmungslosigkeit und Gewaltbereitschaft im Internet. In sozialen Netzwerken, in Blogs und Foren wird ständig gedroht, beleidigt, verleumdet und wie in Emden sogar zum Mord aufgerufen. Jeder siebte deutsche Schüler wurde bereits Opfer des Cybermobbing. Fördert das Internet Gewalt gegen Mitmenschen? Welche Mittel hat der Staat gegen diese Online-Angriffe? Und welche Verantwortung haben Eltern und Schule? Darüber diskutieren jetzt im SWR2-Forum ein Datenschützer, ein Medienwissenschaftler und die Sozialpsychologin Dr. Katharina Katzer aus Köln. Frau Katzer, peinliche Fotos im Netz, Beschimpfungen, Beleidigungen, Aufrufe, einen Mitschüler fertig zu machen, all das nennt man Cybermobbing, das kennen Sie, das erforschen Sie, aber dass sich über Facebook innerhalb kürzester Zeit ein Mob organisiert, der zum Lynchen, zu Mord und Totschlag bereit ist, hat dieser Ausbruch von Hass Sie überrascht? Eigentlich hat es mich nicht überrascht, weil ich mich ja schon mit solchen Hetzjagden oder mit dem Bereich des Cybermobbings seit 2005 befasse. Und Sie müssen sich vorstellen, damals gab es nur Chatrooms, mit denen man sich damals befassen konnte zum Thema Cybermobbing. Und heute haben wir Facebook und Co. Das heißt also, dass sich diese Ausmaße annehmen, das überrascht mich wirklich nicht. Edgar Wagner ist Beauftragter für den Datenschutz des Landes Rheinland-Pfalz. Herr Wagner, ist mit dem Vorfall in Emden, mit diesem Aufruf zur Lynchjustiz, zum Töten eines unschuldigen Jugendlichen, der Spiegel spricht von einem digitalen Volksgericht, ist damit eine neue Dimension erreicht? Das denke ich nicht. Also wir hatten die Stammtische auch früher schon. Wir hatten diejenigen, die Rübe ab oder Kopf ab oder Lynch stehen gefordert hatten. Auch zu meiner Zeit, wenn wir mit langen Haaren durch die Gegend gelaufen sind, dann hat man gesagt, früher beim Adelfeste vergast worden. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also das hatten wir auch schon. Wir haben es nur jetzt unter den Bedingungen des Internet. Und das sind neue Bedingungen, auf die man sich einstellen muss. Aber wir hatten noch nie die nur gute Gesellschaft. Professor Hendrik Speck ist Medienwissenschaftler an der Fachhochschule Kaiserslautern. Herr Speck, dient das Internet in Fällen wie diesem in Emden, dient es da, sagen wir mal, als Brandbeschleuniger? Das sind natürlich ein paar Sachen, die da zusammenkommen. Wir haben eine vermeintliche Anonymität. Wir haben relativ junge Zielgruppen. Denen wird eine Möglichkeit geboten, auch ohne besonders hohe Medienkompetenz sich tatsächlich dran zu beteiligen. Und wir haben natürlich ein Medium, was nahezu sämtliche Grenzen, die wir kennen, von Reichweite, von Dauer, von Kontaktmöglichkeiten sprengt. Welche Rolle spielt diese Beschleunigung? Das hat in Emden ja nur einige Stunden gedauert. Von dem Gerücht, dass da ein Verdächtiger da ist, bis zur Ortung sozusagen? Ich denke, es spielt eine immense Rolle. Das zieht sich zumindest auch auf die neue Opfersituation, die wir hier haben. Denn früher, wenn wir vom Stammtisch reden, da war ja der Kreis begrenzt, in dem solche Hetzjagden oder solche Dinge stattfinden konnten und auch keine Öffentlichkeit bekamen. Heute können Tausende in Sekunden von diesen Verleumdungen mitbekommen und somit ist natürlich auch ein Opfer viel schneller stigmatisiert. Die Konsequenzen, die man daraus ziehen muss, die gehen natürlich dann in unterschiedliche Richtungen. Es ist bei Jugendlichen ja zum Beispiel nicht umsonst so, dass Jugendstrafverfahren in nicht öffentlicher Sitzung stattfinden. Das heißt, man muss ganz sorgfältig angesichts dieser neuen Gefahren, die entstehen, umgehen mit Verdächtigen, schon von staatlicher Seite aus. Und dann geht der Appell natürlich auch noch, wenn man so will, an die Guten in der Gesellschaft, jedenfalls an diejenigen, die etwas sensibler sind, die schützen müssen. Bisher waren wir eigentlich von Datenschutzseite immer davon ausgegangen, dass wir zwei Sachen fordern, nämlich geht verantwortungsvoll mit euren eigenen Daten um und rücksichtsvoll mit den Daten von Dritten. Aber eigentlich müssten wir hinzufügen, helft den Hilflosen. Schauen wir noch mal näher auf die Vorgänge in Emden. Die Presse berichtet, dass die Festnahme schon mitverfolgt wurde, mitbeobachtet wurde von Facebook-Usern, sogar die Festnahme in der Wohnung. Es kamen dann sehr schnell Aufrufe wie, der gehört an die Wand gestellt und erschossen. Und dann ruft ein 18-jähriger Facebook-User dazu auf, das Polizeikommissariat in Emden zu stürmen, um den Festgenommenen rauszuholen und zu lynchen. Und nur gegen diesen einen hat bisher der Staatsanwalt ein Strafverfahren eröffnet, wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten. Herr Wagner, Frage an den rheinland-pfälzischen Datenschützer. In diesem gesamten Vorgang da, wie viele mögliche Straftaten kommen denn noch dazu eigentlich? Also sicherlich ist derjenige, der auffordert, eine Polizeiinspektion zu stürmen, das ist eine Straftat und dann muss man ihn auch mit zur Rechenschaft ziehen. Diejenigen, die im Internet darüber berichten, dass jetzt in der Nachbarschaft gerade jemand verhaftet worden ist und dass das wahrscheinlich der und der ist, das ist keine Straftat. Das ist nur eine leichtfertige Verhaltensweise. Das sind eindeutig Straftaten nach dem Strafgesetzbuch. Wenn Lügen, Gerüchte verbreitet werden, üble Nachstellungen und Verleumdungen, diese Dinge finden Sie im Strafgesetzbuch und das sind Straftaten. Und das muss man den Tätern auch sagen und das müssen auch die Opfer wissen. Da gebe ich Ihnen recht, Frau Katze, das stimmt schon. Ich meinte jetzt die Information, dass da jemand verhaftet worden ist. Das also nicht. Wenn man Tatsachen einfach dann ins Netz stellt, das ist ja auch schon problematisch genug. Richtig. Auch das sollte man unterlassen. Im Übrigen ist das natürlich richtig, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Also was im realen Leben, in Anführungszeichen im Analogen, eine Beleidigung ist, das ist es auch im Netz. Nun gibt es ja noch einen weiteren sehr bedenklichen Vorgang. Ungefähr 24 Stunden später hat jemand, der in der Facebook-Gemeinde zu Unrecht beschuldigt worden war, er sei derjenige, der hat wiederum, um sich zu wehren, den echten, richtigen Namen des Verdächtigten, Festgenommenen ins Internet gestellt. Darf man die Privatsphäre so verletzen? Wir sitzen jetzt im Studio und wir haben es leicht, im Nachhinein das zu bewerten. Also wenn ich mich in die Situation desjenigen versetze, der dann plötzlich selbst in die Situation hineingerät, dass er auch zu Unrecht verdächtigt wird, dass er sich versucht, da zu helfen, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich denke, er wird sich nicht strafbar gemacht haben. Die Polizei gibt keine Auskunft darüber, ob der beschuldigte 18-Jährige in Facebook unter seinem echten Klarnamen zur Lynchjustiz aufgerufen hat oder unter einem Pseudonym. Frau Katzer, was wissen wir eigentlich darüber? Verstecken sich die gewaltbereiten Facebook-User typischerweise hinter einem Pseudonym? Wir haben natürlich verschiedene Gruppen von Tätern, die solche Taten oder Cybermobbing ausüben. Wir haben zum einen natürlich die generell Gewaltbereiten und die verstecken sich natürlich auch hinter Pseudonymen. Zum Teil werden auch Fake-Profile angelegt, um eben solche Straftaten oder solche Cybermobbing-Taten auszuüben. Es werden auch Handys geklaut, mit denen dann Videos und Fotos aufgenommen werden und dann jemand anders dann verdächtigt wird, diese Taten vollzogen zu haben. Das heißt also, man versucht natürlich, seine Taten zu vertuschen, das ist ganz klar. Wobei man da natürlich anmerken muss, dass also die Idee eines Pseudonyms oder die Idee von Anonymität zum jetzigen Zeitpunkt oder mit dem Überwachungstheater, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, hinfällig geworden ist. Um das ganz plakativ zu beschreiben, für Facebook ist es völlig irrelevant, ob sie sich Hans-Dieter Müller oder kleiner grüner Frosch nennen, solange sie immer noch dieselben Freunde haben. Richtig. Ist es möglich, sie, also mit einem Knopfdruck im Grunde genommen, eindeutig zu identifizieren? Und das ist wahrscheinlich auch mit einem der Gründe davon, warum dieses Namen austauschen, diese Konflikte innerhalb einer offensichtlich betroffenen Gruppe natürlich dann auch in ihren Medien ausgetragen werden. Aber es ist ja doch zum Teil schon so, dass man die Täter eben sehr schwer identifizieren kann. Ich meine, man kann natürlich auch sehr schön die IP-Adresse anonymisieren über also Anonymisierer. Also die Adresse des Computers. Des Computers, der in das Internet geht. Und das heißt, dann kann ich nicht nachvollziehen, welcher der Täter war. Ja, was macht die Polizei jetzt, wenn sie herausfinden will, welcher wirkliche User sich dahinter versteckt? Da gibt es einen durchaus spannenden Fall, der sich auch gerade jetzt abgespielt hat. Das heißt, die Polizei versucht natürlich, die Gesetze, die wir in Deutschland bzw. in Europa haben, auch umzusetzen, im Auftrag ihrer eigenen Bevölkerung natürlich, und stößt an das spannende Phänomen, dass wir das mittlerweile mit Plattformen zu tun haben, die mehrheitlich nicht in diesem Rechtsraum operieren. Richtig, das heißt, genau. Also zumindest nicht ihren Stammsitz innerhalb dieses Raumes haben, was also ganz banal bedeutet, dass also bei einer Rechtsanfrage eines deutschen Richters Facebook im besten Fall dieses Rechtshilfeabkommen oder diese Rechtshilfeersuchen ausdrucken wird und mit Dartpfeilen bewerfen wird. Eine größere Relevanz hat das effektiv praktisch nicht. Es kommt noch ein anderes Problem dazu. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich das Bundesverfassungsgericht kürzlich auch mit der Frage beschäftigt, inwieweit die Polizei eigentlich eine hinreichende Ermächtigungsgrundlage hat, um bei den Providern die IP-Adresse zu erfragen. Also ein Provider wäre zum Beispiel Facebook. Ja. Und da gibt es zwar eine Ermächtigungsgrundlage in den Polizeigesetzen, aber die wurde als zu unbestimmt, weil nicht für die Internetzeit gemacht, beschrieben und nur noch für eine Übergangszeit akzeptiert. Das heißt, wir brauchen für die Polizei, abgesehen davon, ob das dann effektiv ist oder nicht, ohnehin Regelungen, die für die Internetzeit passgenau sind. Also absolut. Das, was wir momentan haben, stammt bei der Telekommunikationsüberwachung aus der Vor-Internet-Zeit. Wir dümpeln hinterher. Was durchaus spannend ist insofern, dass es also nicht nur das Dümpeln im Grunde das Problem darstellt. Dümpeln hat ja irgendwie noch so die Illusion, man kann da hinterher schippern. Das Problem ist aber, dass also technologische Entwicklung viel, viel schneller passiert, als wir das absehbar in irgendeiner Art und Weise, zumindest mit dem jetzigen System, was wir als Demokratie bezeichnen, juristisch, gesellschaftlich, politisch nachvollziehen können. Und das führt natürlich zu einer Situation, wo wir dauerhaft keine Normen, Werte im Umgang mit diesen Technologien praktisch haben werden. Das ist eine Krisenbeschreibung. Wenn es tatsächlich so ist, dann sind wir so auf dem Weg in eine völlige Delegitimierung unserer staatlichen Organe, weil die stehen dann so vor der Situation, dass sie den Rechtsfrieden auch nicht mehr garantieren können. Wir erleben das momentan schon, eine gewisse Hilflosigkeit in dem Komplex darin, dass man sagt, na, dann sollen es die Betroffenen selbst regeln. Ne? Also dann spricht man davon, dass Facebook und die übrigen Internetgiganten eigentlich nicht mehr auf gesetzliche Regelungen warten sollen, sondern sie sollen das selbst in die Hand nehmen. Und ja, das ist natürlich eine ganz fatale Entwicklung. Natürlich. Die geht so ein bisschen weg jetzt von unserem Thema. Aber da bewegen wir uns dann über das Internet in Bereiche rein, die für unser staatlich verfasstes System krisenhaft sind. Ja, aber viel schlimmer ist natürlich, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Übergangsperiode nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das erklärt natürlich, um wieder auf den Fall sozusagen zurückzukommen, auch ein bisschen so diese Unsicherheit durchaus auch bei der Polizei, wie man mit einer derart dramatischen Beschleunigung, mit einer derart veränderten Öffentlichkeit tatsächlich auch umgeht. Ich denke, dass in der Gesellschaft noch viel zu wenig öffentlich ist, dass wir es einfach heute mit einer vollkommen neuen Täter- und Opfersituation im Internet zu tun haben. Also wenn wir die Täter sehen, ob das die niedrige Hemmschwelle ist oder die fehlende Empathie, auch Opfern etwas anzutun, aber eben auch das geringere Strafempfinden der Täter zum Teil selber. Sie fühlen sich zum Teil gar nicht straffällig, was sie im Netz machen. Und das sind Dinge, die muss man natürlich auch in der Prävention viel stärker voranbringen und auch viel öffentlicher machen. Und nur dann können wir natürlich auch Polizei, Staatsanwaltschaft und alle anderen Beteiligten in dem Bereich Schulen. Wie kommt es eigentlich dazu? Warum wird jeder siebte deutsche Schüler zum Objekt von Cybermobbing? Wer sind da dann die Täter und die Opfer? Man muss natürlich zum einen sehen, dass das Cybermobbing auch eine Weiterführung des Mobbing darstellt, das in der Schule stattfindet. Also ein Großteil der Mobbing-Opfer in der Schule und auch der Mobbing-Täter in der Schule sind auch im Netz, im Internet Opfer und Täter von Mobbing. Das ist die eine Seite. Es ist aber auch die andere Seite, dass eine relativ große Gruppe und eigene Studien zeigen, rund 30% von Jugendlichen nur Täter im Netz sind. Das heißt, sie sind im normalen Umfeld eher unauffällig und sind im Netz brutal. Und da können wir sehen, dass es zum Teil selbst Opfer sind, weil sie durch das anonyme Netz jetzt endlich eine Möglichkeit haben, Revanche zu üben, sich selbst zu rächen. Es sind aber auch andere Jugendliche, die auch andere rächen, die eben anderen helfen wollen. Und weil die sich nicht trauen, sagen die, okay, wir geben jetzt mal was zurück, wir helfen euch, indem wir eben auch andere im Netz fertig machen. Es kommen aber auch neue Motive dazu, die es vorher noch nicht so gab. Zum Beispiel eine Art Competition oder Wettbewerb. Wer hat das peinlichste oder brutalste Video oder Foto, das wir von Handy zu Handy oder in YouTube einstellen. Und das sind natürlich Dinge, die praktisch auch neue Motive, auch neue Täter hier auf das Parkett rufen. Und da müssen wir natürlich auch sehen, dass hier zum Teil auch Verhalten ausprobiert wird und dass hier auch im Netz gelernt wird. Und dieses Verhalten, das im Netz gelernt wird, auch im realen Umfeld ausgeübt werden kann. Mich interessiert nochmal genauer dieser Unterschied zwischen dem physischen Mobbing, also man steht sich gegenüber und der eine beschimpft den anderen, und dieser Verlagerung dann ins Internet. Ja, das Problematische natürlich des Mobbings im Netz ist das, dass man als Opfer zum einen nicht weiß, oft wer der Täter ist, wer steckt dahinter. Das heißt, man weiß nicht, wer weiß Bescheid. Ist das sogar meine beste Freundin, der beste Freund oder mein Schulkamerad, der neben mir sitzt? Hat der Ahnung davon, was mit mir passiert? Weil der Täter sich hinter einer Tarnkappe, hinter einem Pseudonym verstecken kann. Ja. So ist das. Oder eben von einem anderen PC aus agieren kann oder mit dem falschen Handy Dinge aufnehmen kann und das wird dann ins Netz gestellt. Also es gibt ja Möglichkeiten, sich eben hier zu verstellen, was ja auch genutzt wird. Und dadurch ist es natürlich sehr schwer für die Opfer einzuschätzen, wer ist jetzt dabei. Das führt auch zum Teil dazu, dass Opfer von Cybermobbing auch wirklich Probleme haben, in Zukunft Vertrauen in Freundschaften zu schließen. Also auch der Freundschaftsbegriff verändert sich hier zum Teil, weil man eben nicht weiß, wem kann ich vertrauen, wer weiß Bescheid oder wer hat sogar mitgemacht. Also ein Element, was sich ja auch noch mit verändert, ist im Gegensatz zum Schulhof, wo es eben ganz klar wahrscheinlich ähnliche, wenn nicht gar größere Zahlen zum Mobbing und so weiter gegeben hat oder gibt, verändert sich das insofern, weil wir einfach wissen, also das, was da einmal drin ist, erreicht nicht nur größere Zielgruppen, sondern bleibt potenziell dauerhaft im Grunde genommen drin, bleibt für den Rest des Lebens da. Und das fällt sehr, sehr schwer im Grunde genommen, sich damit auseinanderzusetzen. Im Schulhof waren das, mal böse ausgedrückt, da waren das 5 Leute und dann war es wahrscheinlich ein Jahr später in irgendeiner Art und Weise nicht mehr relevant. Eben. Sie haben diese Endlos-Viktimisierung, sie kriegen nichts mehr raus und sie haben auch keinen Schutzraum mehr. Also Endlos-Viktimisierung heißt, die Opfer bleiben endlos Opfer. Ja, das Video einer Vergewaltigung oder ein privates, peinliches Video, Sexvideo kann auch nach 20 Jahren noch abgerufen werden und Beleidigungen, Verleumdungen auch. Es gibt auch keinen Schutzraum mehr. Früher konnte man sich, hat Mobbing auf dem Schulhof stattgefunden, man konnte sich zu Hause zurückziehen und war geschützt. Heute kommen die Täter ins Kinderzimmer. Das Phänomen dahinter ist ja auch relativ einfach zu erklären. Also Plattformen wie Facebook und Co. Facebook ist da nur ein Platzhalter, verhält sich da wie andere Plattformen. Das ist heute auch der Marktführer. Der eindeutige Marktführer mit mehreren 100 Millionen Nutzern, also weltweit. Deren Geschäftsmodell besteht natürlich darin, Nutzerdaten direkt miteinander zu verknüpfen, zu verlinken und eine Verwertung durchzuführen. Das führt bei derartigen Medien dazu, dass eine direkte Assoziierung, das heißt eine Verbindung zu ihrer Persönlichkeit stattfindet. Da steht also nicht nur das Video anonym als, was auch immer, als Schulhof-Gag irgendwo im Raum, sondern es ist immer dauerhaft mit ihrem Namen. Das heißt also mit dem, was wir momentan als identitätsbildendes Merkmal, als unser Ich-Empfinden verbunden. Und davon kommt man praktisch nie wieder weg. Und selbst wenn ein Jugendlicher sagt, ich wechsle die Schule oder ziehe in eine andere Stadt, was zum Teil auch passiert, aber auch in der neuen Schule gibt es Facebook, da wird gegoogelt und dann findet man auch diese Videos wieder. Das heißt also, man kann dem eigentlich nicht mehr entgehen. Wir haben nur festzustellen, dass das Problembewusstsein der Jugendlichen, aber auch der älteren Generationen dafür überhaupt nicht vorhanden ist. Absolut richtig. Und deswegen ist die Frage, wenn wir überlegen, wie wir vorgehen sollten, dann wissen wir eigentlich sehr genau, wir kriegen das über gesetzliche Reglementierung oder sowas überhaupt nicht in den Griff. Richtig. Wir kriegen es, ein Begriff, der jetzt abgebraucht ist, eigentlich aber trotzdem das Richtige sagt, ist Medienkompetenz. Richtig. Oder für uns dann auch die Datenschutzkompetenz. Ich brauche ein bestimmtes Bewusstsein, das ich aber nicht von alleine bekomme. Der Haken natürlich daran besteht, also ich teile Ihre Meinung, also völlig, der Haken besteht natürlich im Grunde nur darin, dass also ein Aufbau einer derartigen Kompetenz Zeit dauert und viel schlimmer noch, das gibt es auch nicht als Schluckimpfung, sondern es wird dauern und es wird weitere Konflikte geben. Richtig. Und trotzdem, ich meine, das bedeutet ja nicht, dass wir sozusagen die Hände in den Schoß legen können. Also gerade diejenigen, die in Fragen der Medienkompetenz unterwegs sind, die überlegen sich, wie können sie das ausbauen und wie gehe ich wiederum mit dem Geschwindigkeitsbegriff. Also früher, wenn ich sagen darf, bei der Verkehrserziehung haben die Kinder gelernt, 2-3 Regeln. Ja, einmal links gucken, rechts gucken, links, dann konnte man über die Straße gehen. Jetzt, alle 14 Tagen, bringt Facebook eine neue Anwendung raus oder Google legt seine verschiedenen Dienste zusammen. Also ich muss aktuell bleiben. Richtig. Wie schaffe ich das, wenn ich Medienkompetenz irgendwo wirklich verbessern will? Frau Katzer, ich möchte noch mal bei den Tätern und Opfern bleiben. Was weiß man eigentlich darüber, wer vor allem direkt zuschlägt und wer vor allem eher sich ins Kinderzimmer zurückzieht und sich dann im Internet rächt? diejenigen, die zurück zuschlagen, das sind natürlich die wenigsten. Also Opfer von Mobbing, das sind die Normalfälle, die so stark davon betroffen sind, die schlagen nicht zurück, die ziehen sich auch eher zurück. Mhm. Jetzt haben die natürlich durch das Internet eine neue Möglichkeit, sich auch zu rächen, sich zu wehren. Und das wird zum Teil von einer Gruppe von circa 30% auch genutzt. Es sind allerdings auch Opfer, die eben Opfer von nur Schulmobbing geworden sind. Also es sind nicht nur Cybermobbing-Opfer, sondern auch Opfer, die in der Schule Opfer werden. Die versuchen auch über das Internet dann sich zu wehren, sich zu revanchieren. Das muss man einfach so sehen. Es ist auch ein Medium der Rache und des Sich-Wehrens geworden. Also nicht nur der Täter, die in der Schule andere fertig machen und das auch weiter im Netz tun. Und spielt sich das vor allem unter sozial Benachteiligten ab und an der Hauptschule oder ebenso oder vielleicht noch mehr am Gymnasium? Das würde man denken, weil normalerweise sagt man, das Gewaltpotenzial ist an Hauptschulen besonders hoch, aber wir können überhaupt keine großen Unterschiede zwischen Hauptschulen, Gesamtschulen, Realschulen und Gymnasien sehen. Das Thema Cybermobbing ist überall gleichsam fast akut, das muss man so sagen. Und Mädchen machen es genau wie Jungen? In unseren Studien zeigte sich, dass es eher noch mehr Jungen sind, die das machen. Aber die Mädchen sind eindeutig auf dem Vormarsch und die Mädchen werden auch immer brutaler. Das muss man auch sagen. Auch die schlagen häufiger zu. Auch die drehen Videofilme von Mädchen, die sich auf den Toiletten ausziehen und diese dann in YouTube einstellen, obwohl das momentan immer noch eher mehr Jungs machen. Aber die Mädchen werden auch hier kompetenter. Und nochmal eine Frage zum Alter. Wir sind jetzt unwillkürlich bei der Jugend angelangt, bis hin zu den Kindern auch. In Emden habe ich versucht zu erfahren von der Polizei, die 50 Personen, dieser Lynchmob, der sich da vor dem Polizeikommissariat am späten Abend versammelt und bis zum nächsten Morgen ungefähr um 4 Uhr da ausgeharrt und die Herausgabe dieses irrtümlicherweise Festgenommenen verlangt hat. Diese 50 Personen sollen mehrheitlich Jugendliche und auch junge Leute gewesen sein. Was weiß man darüber? Hört das irgendwann auf? Wächst sich das aus? Oder werden die Cybermobber auch immer älter? Also was man natürlich sagen kann, ist, dass so das Peak sozusagen ist zwischen den 14- bis 16-Jährigen. Da sind die Cybermobber am aktivsten. Aber in den letzten Jahren zeigt sich, dass sie auch immer jünger werden. Das heißt also, Cybermobbing spielt auch mittlerweile in den Grundschulen eine Rolle. Und was wir auch sehen können, das zeigen neue Studien aus England, dass auch Erwachsene ihre Kinder zum Teil bei Cybermobbing unterstützen, wenn es dabei geht, um bestimmte Schüler vorzugehen. Auch da sind sogar Erwachsene aktiv, unterstützen ihre eigenen Kinder. Das heißt also, man sieht, es weitet sich aus. Und wir können auch sehen, dass Cybermobbing auch am Arbeitsplatz unter Erwachsenen eine immer größere Rolle spielt. Über E-Mail oder über Netze, die hausintern sind oder dass bestimmte Videos gemacht werden von Mitarbeitern und dass die dann verbreitet werden. Ja, aber da weiß doch der andere ganz genau, von wem der Angriff kommt. Nein, das muss er natürlich nicht wissen. Ich weiß ja nicht, wer mich überall beobachtet, wer mich sieht und wer mich wann wo filmt. Das muss ich nicht wissen. Das wissen die Kids ja auch nicht, wenn die auf der Toilette sitzen und man hält das Handy mit dem Arm drüber, dann sieht man den Kopf auch nicht des Täters. Dann weiß ich auch nur, jemand filmt mich momentan, aber wer es ist, weiß ich nicht. Also Sie wissen nicht, welcher Freund in Anführungsstrichen? Genau. Im Grunde ist das ja nur ein beschönigendes Wort für einen Kontakt. Ja, aber richtig. So hat das Facebook nun mal genannt, die Friends. Von denen will man natürlich möglichst viele haben und deswegen will man auch möglichst viele Kontakte haben. Natürlich, ist ja auch Status. Ne? Also fragen Sie mal Kids mit 8 oder 10 Freunden, da kommen Sie nicht weit. Also Sie müssen schon 400, 500, 600 oder 1000 Freunde in Ihrem Kreis haben. Dann sind Sie in und dann sind Sie auch tolle Typen. Herr Wagner, wir haben über das Pseudonym, über den Avatar, also über diesen Scheinnamen gesprochen, der häufig verwendet wird, als Tatwerkzeug, als Tarnkappe, hinter der man sich versteckt. Aber ist es nicht auch ein Schutz? Jedenfalls wird es momentan kontrovers diskutiert, wie man mit seinem Namen im Internet umgehen soll. Sie wissen, der Bundesinnenminister hatte kürzlich, ich glaube, das war nach diesem Attentat in Norwegen gefordert, dass man im Netz überhaupt nur noch mit seinem richtigen Namen auftreten darf. Die Datenschützer sehen das natürlich ganz anders, auch das Gesetz sieht es anders. Wir haben einen Anspruch auch darauf, anonym im Netz unterwegs zu sein, so wie wir natürlich auch im analogen Leben anonym unterwegs sein können. Wenn ich samstags durch die Stadt laufe, erkennt mich in der Regel auch niemand. Nur ist es so, dass wir, denke ich, auch im Internet lernen müssen, wann nutze ich ein Pseudonym und wann stehe ich mit meinem Namen zu meiner Meinung. Ja, richtig. Also da bin ich vielleicht auch bei dem Punkt der Online-Ethik, die sich auch noch entwickeln muss, wo wir einfach auch erst dabei sind zu lernen. Ne? Und da meine ich eben, das lässt sich alles nicht so über einen Leisten scheren. Sie haben recht, es ist auf der einen Seite die Anonymität oder das Pseudonym ein Schutz. Es ist auf der anderen Seite auch eine Tarnkappe. Jetzt wird es darum gehen, im Laufe der Zeit zu lernen, wann kann ich auch mit meinem Namen für bestimmte Informationen, die ich gebe, gerade stehen. Und das müssen wir, da sind wir wieder bei der Medienkompetenz, dann versuchen auch den jungen Leuten klarzumachen. Und wenn ich das in dem Kontext sagen darf, die Datenschützer jedenfalls haben sich längst darauf eingestellt. Für uns war früher der Datenschutz eine Kontrollaufgabe. Also wir sind losgelaufen und haben die Behörden oder wegen mir auch die Unternehmen kontrolliert. Mittlerweile ist der Datenschutz unter dem Vorzeichen des Internet längst eine Bildungs- und eine Erziehungsaufgabe. Ja, richtig. Das heißt, wir sind mit Dutzenden von freien Mitarbeitern auch in den Schulen. Wir haben vor anderthalben Jahr angefangen bei den weiterführenden Schulen, gehen jetzt auch schon in die viel jüngeren Jahrgänge hinein, weil wir auch nicht mehr auf den Gesetzgeber warten wollen. Das ist, denke ich, der Weg, auf dem wir viel intensiver noch weitergehen müssen. Und da gebe ich dem Herrn Professor Speck zwar schon recht, dass es alles lange dauert, aber das, wir müssen trotzdem anfangen. Richtig. Kein Zweifel natürlich. Ich bin jetzt nicht dafür, die Hände in den Schoß zu legen. Im Gegenteil. Uns muss klar sein, dass es ein Prozess ist, bei dem wir noch nicht so genau wissen, wo es hingeht. Wir können nicht abschätzen, wohin sich diese rapide stattfindende technische Revolution entwickelt. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Güterabwägung zwischen diesen verschiedenen Interessen, die da gleichzeitig passieren. Bei der Güterabwägung, Herr Speck, würde ich jetzt gerne noch mal kurz bleiben. Wenn Bundesinnenminister Friedrich fordert, nur noch unter Klarnamen im Internet aufzutreten, wäre das nicht das probate Mittel, um dieses ganze Cybermobbing, wenn nicht ganz abzustellen, so zumindest doch besser verfolgbar zu machen? Also derartige Wünsche des deutschen Innenministers zeigen natürlich eine gewisse historische Kontinuität. Richtig. Das heißt, also wir haben da in Deutschland mit einem derartig repressiven Regime schon mal Erfahrungen gemacht, die das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, nicht besonders positiv bewertet worden sind. Auf der anderen Seite sehen wir ja jetzt beispielsweise auch Kulturen oder Nationalstaaten, die das bereits aktiv einsetzen. Richtig. Die chinesische Regierung wird da sehr oft genannt dafür. Moment, hier sind wir schon ein bisschen zu weit. Also Zeitungen drucken ja zum Beispiel auch keine anonymen Leserzuschriften ab. Warum sollte nicht jemand, der sich im Internet über andere zur Politik im Allgemeinen äußert, der seine Meinung da kundtut, warum sollte er nicht mit seinem richtigen Namen dafür einstehen sollen? Weil da mehrere Sachen sozusagen natürlich zusammenkommen. Das heißt, das eine ist ein Verschieben von Öffentlichkeit und Privatsphäre, die jetzt zunehmend mehr und mehr anders definiert werden. Mhm. Das heißt, also eine Zeitung ist natürlich ganz klar ein öffentliches Medium, mit dem man wirklich versucht, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Das ist bei einer Facebook-Seite nicht a priori gegeben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen privaten Schutzanspruch unserer Privatsphäre, des anonymen Seins, das auch von mir ist Bargeld bezahlen wollen und so weiter. Aber im Informationsbereich bedeutet das ganz klar, die grundgesetzlich garantierte Rechtsanspruch auf Rede- und Meinungsfreiheit, der auch beinhaltet, frei, unkontrolliert, unbeobachtet, unprofiliert, undokumentiert Informationen konsumieren, verarbeiten zu können, weil das ein Baustein für unser demokratisches Selbstverständnis ist. Frau Katzer? Ja, ich denke, man sollte vielleicht darüber nachdenken und es gibt ja schon Bestrebungen und Institute, die sich damit befassen, dass es Systeme gibt, die sich entwickeln, die eben die Anonymität einerseits zulassen, solange ich mich regelkonform verhalte, aber die Anonymität dann aufbrechen, wenn jemand Straftaten begeht. Das ist vielleicht ein Weg, der Zukunft hat. Muss man mal schauen, wie sich das auswirkt und welche Systeme hier entwickelt werden. Aber ich denke mir, da gäbe es vielleicht einen guten Zwischenweg. Meinen Sie damit, dass also der ganze Gerüchte-Meinungsverkehr zwischen den vielen Freunden, zwischen den Kontakten in Facebook, dass der moderiert wird? Ich glaube, es muss systemisch einfach Dinge geben, die automatisch dann identifizieren können, begehe ich eine Straftat oder nicht. Das wird sich entwickeln können. Also es gibt ein Institut in Wuppertal, die auch im Europarat dieses Modul vorgestellt haben, wobei es auch noch nicht ganz klar ist, wie soll das jetzt genau aussehen. Es ist natürlich auch rechtlich zu sehen, darf das überhaupt passieren aufgrund des Datenschutzes, aufgrund des Schutzes der Privatsphäre, wie ich im Netz unterwegs bin. Darf es so etwas überhaupt geben? Das muss natürlich auch geklärt werden. Also man müsste sozusagen automatisch erkennen können, ist das jetzt schon eine strafrechtlich relevante Äußerung oder nicht? Richtig, zum Beispiel. Und das bedeutet allerdings natürlich ganz klar, wir geben also unsere gesellschaftliche Verantwortung ab an was wir so als, wir haben genommen, also filmisch als Minority Report Light bezeichnen können. Bitte nochmal übersetzen. Als, es gibt ja mittlerweile fast klassischen Film mit einem amerikanischen Schauspieler namens Minority Report, der also versucht, die Konsequenzen einer derartigen rund um die Uhr Überwachung. Was da nämlich dahinter steht, ist relativ simpel. Es bedeutet ein Aufheben von Unschuldsvermutung, weil ja alle vorsichtshalber erstmal überwacht werden müssen, damit eine entsprechende Bewertung durchgeführt werden kann. Und das bedeutet natürlich auch eine Aufhebung von Anonymität. Das bedeutet eine rundum Überwachung, bedeutet rundum Aufzeichnung und bedeutet Verlust von jeglichem Rückzugsfreiraum, Bildungsraum. Das würde ich gar nicht mal so sehen. Ich meine, die EU fordert ja schon seit Jahren auch die Daten aufzubewahren über ein halbes Jahr. Das wird ja in Deutschland jetzt auch nicht mehr gemacht, weil es ja auch Gesetze hier wieder gibt, die nicht miteinander vereinbar sind. Aber das ist ja schon eine Möglichkeit, wenn ich mehrere Monate zurückverfolgen kann, wann, wer unter Umständen oder von welchem Rechner zumindest man ins Internet gegangen ist und bestimmte Taten verbracht hat. Das macht ja schon mal Sinn. Und ich sehe nicht, dass das jetzt eine Aufhebung der Anonymität ist. Also ich fühle mich da eher gesagt, auch sicher, wenn ich weiß, dass sowas möglich ist. So, und wo werden diese Daten dann aufgehoben? Und wo müsste man sie dann, oder wo müsste die Polizei sie dann anfordern? Ja, das ist die Frage. Normalerweise natürlich bei den Anbietern. Ne? So ist es eigentlich normalerweise ursprünglich geregelt, dass die diese Daten aufbewahren über einen bestimmten Zeitraum und dann natürlich man die Polizei, aber auch nur, denke ich mir, beim bestimmten Verdacht und mit gerichtlichem Beschluss dann diese Daten herausbekommt. Aber die Datenschutzbeauftragten haben natürlich schon mit dieser Vorratsdatenspeicherung, die Sie angesprochen haben, Ihre Probleme. Da geht es ja jetzt nur um irgendwelche Verbindungsdaten. Wenn ich jetzt auch noch Inhaltsdaten da irgendwo abfragen könnte, nach dem Motto, hast du jemand beleidigt? Ich denke, da werden Sie nicht nur die Datenschützer nicht auf Ihrer Seite haben, auch wenn man das Modul sich mal genauer angucken muss. Richtig, ich kenne es auch nicht in Gänze, aber es ist momentan in Entwicklung und ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Also mich interessiert selber. Herr Wagner. Aber ich denke, das ist möglicherweise auch nur schwer mit unserer Rechtsordnung zu vereinbaren. Wir haben in allen Medien ein Zensurverbot und wir dürfen auch in aller Regel nur unter engsten Voraussetzungen Telekommunikation heimlich abhören oder sowas. Ja, also es wäre schlechterdings nicht vorstellbar, dass man sozusagen über den gesamten Internetverkehr dann so ein Programm legt, das dann automatisch feststellt, ob jetzt jemand zu einer Straftat aufruft. Ich denke, das wird nicht gehen. Wobei ich in einem Ihnen recht gebe. Also ich denke, die Netzgemeinde ist bei all diesen Vorschlägen sowieso sehr hellhörig. Ja, natürlich. Aber ich denke, da muss auch sicherlich, soweit es überhaupt geht, gesetzlich mehr gemacht werden. Ja. Vor allem dieser Begriff der Freiheit im Netz, der dann hochgehalten wird, um solche Überwachungen abzuwehren, das halte ich für ganz verfehlt. Die Freiheit im Netz ist momentan, wenn ich das, sagen wir mal, ein bisschen überspitzt formulieren darf, die Freiheit von Facebook, Google, Apple Amazon. Richtig. Und von daher ist von dieser Freiheit ohnehin nicht mehr so viel übrig geblieben. Deswegen denke ich, kann man sicherlich überlegen, wie man sich auch effektiver zur Wehr setzt als bisher. Also, dass das alles ein kontrollfreier Raum sein soll, das sehe ich auch nicht. Und trotzdem geht es immer wieder darum, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Richtig. Also ein historisches Beispiel ist ja da auch sehr, sehr schön, und zwar fortsetzend mit dem, was Sie da vorhin angeführt haben, sprich das Auto. Da hatten wir eine vergleichbare Situation von ein bisschen mehr als 100 Jahren. Das heißt, jemand kam auf die glorreiche Idee, eine Dampfmaschine auf vier Räder zu stellen und teilte sich dann erstaunlicherweise den Verkehrsraum mit Fußgängern, Droschken, Pferden und so weiter. Und das führte zu Verkehrstoten. Und erst dann gab es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, erst als der Druck tatsächlich so groß war. Und es gab dann mit dieser Auseinandersetzung dann natürlich diesen Ausgleich der Interessen, der dann dazu führte, dass man zum Beispiel gesagt hat, wir brauchen eine Straßenverkehrsordnung, Richtig, wir brauchen Systeme, mit denen wir auch in irgendeiner Art und Weise bewerten können, was da losgeht. Wir schreiben fix vor beispielsweise, dass Autos nicht mehr auf Bürgersteigen fahren können. Dass Autos, wenn sie fahren, im Dunkeln eine Lampe haben müssen. Das ist für jemand, der jetzt mit dem Auto fährt, was völlig Normales. Für jemand allerdings, der 40 Jahre mit seinem Leben, also auf einem Pferd durch die Gegend geritten ist, ist das Umhängen einer Lampe etwas doch relativ Ungewöhnliches. Diesen Ansatz haben wir jetzt natürlich im Grunde genommen auch. Ne? Das heißt, also relativ viele von diesen Haut-drauf-Parolen, wir kontrollieren jetzt Internet. Ich kommentiere gar nicht, dass das rechtlich vermutlich und technisch kaum durchführbar ist sozusagen. Das sind natürlich Ansätze von diesen sogenannten Prädigitalen, das heißt also von Personengruppen, die mehrheitlich mit diesen Medien nicht aufgewachsen sind, die natürlich eine derartige Entwicklung als strukturell bedrohend empfinden und das natürlich auch mit Ansätzen versuchen, von vorgestern in irgendeiner Art und Weise wieder gesellschaftlich auf Werte zurückzuführen. Da wissen wir ganz klar, spätestens seit James Dean, das funktioniert nicht mit einer Jugend, sondern es wird irgendeine Entwicklung geben, die so eine Mediation, das heißt also so eine Rechteausgleich, so ein Interessenausgleich durchführt. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so werden, wie es vor 100 Jahren gewesen ist. Wir müssen neue Regeln haben und dazu würde auch gehören, dass wir auch die Gesetze angleichen. In Frankreich haben sie zum Beispiel ein Happy-Slapping-Gesetz. Das steht unter Strafe. Was heißt das genau? Happy-Slapping heißt fröhliches Schlagen. Das heißt, wenn man jemanden verprügelt und man nimmt das mit dem Handy auf und sendet das von Handy zu Handy oder sendet das dann über YouTube ins Internet, das wird Happy-Slapping genannt. Und das steht in Frankreich unter Strafe. Und zum Beispiel, steht das denn bei uns nicht unter Strafe? Es steht nicht als einzelnes Gesetz unter Strafe. Wir haben zwar verschiedene Strafgesetze, Verleumdung, Gerüchte, Lügen verbreiten, sogenannte Ehrschutzdelikte und vieles mehr. Auch die Verbreitung von gewalthaltigen Inhalten an Jugendliche und Minderjährige. Aber es gibt eben kein Gesetz, das das bündelt. Das heißt, jetzt ist eben alles noch sehr schwammig und vielfach wissen wir einfach auch, dass man nicht weiß, wie zu reagieren ist. Die Polizei nicht, die Anwälte nicht, die Staatsanwaltschaft nicht. Und ich denke, hier wäre es auch mal ein Ansatz gegeben, dass man hier Klarheit schafft und weiß, was fällt darunter, was ist Cybermobbing. Cybermobbing ist eben kein Kavaliersdelikt, es ist kriminell und es ist eine Straftat und dann sollte man es vielleicht auch als solches benennen und das wäre vielleicht ein Fortschritt, den man gehen könnte in diese Richtung. Ohne jeden Zweifel, also Cybermobbing begrüßt ja niemanden, ne? Aber es muss ganz klar sein, also diese vermeintliche Anonymität derjenigen, die sich an diesen Medien, an diesen Aktionen beteiligen, ist tatsächlich nur vermeintlich. Genau. Das lässt sich relativ einfach auflösen. Unsere größere Bedrohung, und der Wagner hat es schon ganz klar gekennzeichnet, liegt woanders darin. Und zwar, dass unsere gesellschaftliche oder juristische, politische Entwicklung nicht mit den technologischen, aber auch mit den strukturellen Anforderungen Schritt hält. Wir haben einen Status erreicht, wo wir so einen Schopenhauer getrieben haben, dadurch haben, weil egal, was wir jetzt gerade diskutieren, das basiert auf Sachen, die also Facebook vor einem Jahr oder sowas eingeführt hat. Und wir werden also zum jetzigen Zeitpunkt basteln die schon an den nächsten Geschichten. Im Grunde, wir hecheln sozusagen darauf hinterher und wir haben also dieses Primat von Wert, Normen, Bildung im Grunde genommen an diese Plattform, an diesen ganz klar ausländischen Plattformen abgegeben. Und das ist eine viel größere Bedrohung als das Fehlverhalten einzelner Jugendlicher, was temporär zwar natürlich ganz klar berechtigt, als falsch, verwerflich und so weiter angesehen wird, aber was doch im Laufe der Zeit irgendwann wieder eingenordert werden wird. Aber wie lässt sich denn dieser Gigant, der jetzt hier immer im Gespräch ist, also dieser Betreiber des sozialen Netzwerks, der Betreiber dieser Werbeplattform namens Facebook, die Firmenzentrale sitzt in Kalifornien, die europäische Niederlassung in Irland. Herr Speck, wie lässt sich denn Facebook zum Beispiel stärker in die Verantwortung einbinden? Also es gibt sehr, sehr oft den Kommentar von Politikern und so weiter, die dann sagen, wir können da nicht viel machen, die sitzen nicht da, die haben also bestenfalls zwei Leute in der Presse- oder PR-Abteilung sitzen und einen Lobbyisten in Berlin. Wir haben effektiv keinen rechtlichen Hebel und das zeigt aber eigentlich nur, wie Politik diese Schwächung der Bürgerinteressen unterstützt. Es gibt nämlich einen ganz klaren Ansatz. Bei Facebook sitzt natürlich diese Plattform selbst, Facebook am Tisch, Nutzer, die damit betroffen sind und die Politik. Aber es gibt noch einen vierten Spieler, den wir dabei übersehen. Und dieser vierte Spieler, das sind die Werbetreibenden, insbesondere natürlich auch die Werbetreibenden, die aus Deutschland kommen oder in Deutschland mit diesen Kunden, mit diesen Nutzern Geschäfte machen. Und es gibt ganz klare Gesetze, jetzt auch schon in Deutschland, die unter dem Stichwort Mitstörer Firmen haftbar, direkt haftbar machen, wenn sie durch ihr Verhalten eine Plattform unterstützen, deren Geschäftsmodell darin besteht, Nutzerdaten zu vermarkten, zu verhackstücken und zu Verhaltensmustern im Grunde genommen aufzurufen oder diese im Grunde genommen zu befördern, die schädlich für diese Werte sind, die wir im Allgemeinen hochhalten. Das sind ja auch starke Worte, ne? Also die Datenschützer sind jetzt nicht die Paten von Facebook, im Gegenteil. Aber Facebook ist auch keine kriminelle Vereinigung. Jetzt ist es nicht so, dass wir ihnen alle möglichen Straftaten irgendwo vorwerfen können und die Werbewirtschaft der Beihilfe zeigen können. Also so ist es ja auch nicht. Das andere ist, die Politik versucht schon zu reagieren. Seit Anfang des Jahres haben wir als Reaktion auf die Internetgiganten einen neuen europäischen Rechtsrahmen, in dem man gerade auf Facebook und Co. zielt. Das Problem ist nur, das wird 2 Jahre dauern, bis das Gesetz verabschiedet ist. Und dann bekommen die Länder nochmal 2 Jahre eine Übergangszeit. Und dann sind 4 Jahre vorbei. Und bis dahin gilt sozusagen das alte Vor-Internet-Recht. Also der Staat versucht schon, er kommt aber mit seinen hergebrachten Mitteln da jetzt nicht mehr weiter. Auch nochmal, wenn ich das sagen darf, der Vergleich mit dem Straßenverkehr. Wir hatten dann irgendwann den Autofahrern verboten, auf Trottoirs zu fahren oder auf den Autobahnen zu wenden. Dann bekamen wir das Problem aber national in den Griff, ja, mit nationalen Gesetzen. Und Facebook bekommen wir jetzt mit einer Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes nun wirklich nicht in den Griff. Da brauchen wir nicht nur europäische, wir bräuchten eigentlich wirklich weltweite Regelungen. Und die kriegen sie deshalb so schnell nicht, weil der Datenschutz auch eine kulturelle Angelegenheit ist. Und die ist in den unterschiedlichen Gebieten dieser Erde unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, anders als bei dem Straßenverkehrsproblem, wo wir mit Gesetzen vieles machen können, werden wir hier in dem Bereich mit Gesetzen und internationalen Abkommen nicht mehr so sehr viel weiterkommen. Übrigens auch noch mit einem anderen Instrument nicht. Beim Straßenverkehr hat zu einer massiven Reduzierung der Unfälle auch die Technik beigetragen. Ja. Wir haben dann irgendwann zwar Zähne knirschend, aber wir hatten dann die Anschnallgurt akzeptiert und Airbags und der Karosseriebau und alles hat dazu geführt, dass weniger tödliche Unfälle stattfanden. Jetzt bräuchten wir auch von der technischen Seite eine Hilfe. Nur alles, was wir so diskutieren, den digitalen Radiergummi oder digitale Verfallsdaten, das sind ja auch Kapitalvernichtungsmaßnahmen. Während beim Karosseriebau die Automobilwirtschaft mitgezogen hat, stehen wir hier eigentlich blank. Es ist überhaupt niemand da, der uns hilft. Also wir haben ja schon angesprochen, was ganz wichtig ist, ist einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung und Sensibilisierung in alle Interessensgruppen hinein. Und dazu gehört natürlich auch zum Beispiel, wenn wir Schulen ansprechen, dass wir eben zukünftig Gewaltprävention mit Medienerziehung gemeinsam vornehmen, also nicht mehr getrennt. Also das, was wir vorher noch als Medienkompetenz sozusagen angesehen haben, hier mit Gewaltprävention verbinden, weil Gewalt findet immer mehr auch über die neuen Medien statt. Und zu wünschen wäre zum Beispiel, es geht auch wieder in Richtung Politik, dass wir in Zukunft ein Lehrfach Medienerziehung haben, dass diese ganzen Dinge abbildet. Das wird in Großbritannien derweil umgesetzt oder eingeführt. Das ist, denke ich, ist ganz, ganz besonders wichtig. Und natürlich auch, dass wir neue Konzepte entwickeln, wie wir eben diese Ethik verbreiten, wie wir aufklären können. Denn wie machen wir den Jugendlichen überhaupt klar, was sie dürfen, was sie nicht dürfen? Und wann machen sie sich strafbar? Von den Alten glauben die nichts, aber von anderen Jugendlichen glauben die etwas. Und das heißt für die Eltern zum Beispiel auch, die sollten sich öfter damit befassen, was ihr Kind im Kinderzimmer vom PC betreibt. Die Eltern sollten sich damit befassen, die Eltern sollten offen sein, sie sollten sich informiert zeigen, sie sollten aber auch keine Verbote ausstoßen, wenn mal irgendetwas Unangenehmes passiert, sondern sie sollten einfach Vertrauen zum Kind aufbauen, sagen wir, wenn so etwas passiert, darüber sprechen wir, das darf nicht sein, du kannst aber zu mir kommen, denn ich verbiete dir dadurch nicht Facebook. Also Offenheit, gemeinsam lernen, gemeinsam sich Dinge erarbeiten und diskutieren, macht sehr viel Spaß und vor allem den Kindern so ein bisschen den Vormarsch geben. Ich sage immer neue Konzepte wie Peer-to-Parent-Education, das heißt also die Kids lehren den Eltern so ein bisschen den Umgang mit den neuen Dingen und vor allen Dingen auch die Peer-to-Peer-Education, also neue Präventionskonzepte müssen hier auf den Tisch, die es zum Teil auch schon gibt. Und die müssen einfach mehr in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Und Herr Wagner, mehr Zivilcourage, mehr Mut im Internet zu intervenieren? Ja, klar, aber das hängt auch wieder mit der Medienkompetenz zusammen. Aber natürlich brauchen wir diejenigen, die, das gibt es ja, Facebook melden, auf den Seiten ist der Teufel los, ja, kümmert euch drum. Das heißt also, ich brauche Zivilcourage, ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche so eine Empathie auch. Nur momentan habe ich eigentlich so eher die große Gleichgültigkeit. Ja. Die Leute kümmern sich nicht um die Funktionsbedingungen des Internets. Sie wollen, dass es einfach zu bedienen und dann machen sie es eben auch. Also aber Gedanken will sich eigentlich niemand so richtig machen. Ja. Und da ist einfach noch so vieles zu tun. Sie haben recht, Frau Katze, da gibt es so viele Projekte auch schon in Rheinland-Pfalz. Ja. Also wir in Rheinland-Pfalz haben zum Beispiel Medienscouts, junge Leute, die in den Schulen versuchen, dann ihren Mitschülern weiterzuhelfen. Das gibt es alles schon, aber wir müssen eigentlich irgendwo da eine Bewegung oder sowas draus machen. Und da weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht, wie wir das alles zusammenbündeln sollen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Spotten, wüten, hassen. Wer stoppt den Mob im Internet? Darüber haben im SWR2-Forum diskutiert die Sozialpsychologin Dr. Katharina Katzer aus Köln, der Medienwissenschaftler Professor Hendrik Speck von der Fachhochschule Kaiserslautern und Edgar Wagner, er ist Datenschutzbeauftragter in Rheinland-Pfalz. Die Gesprächsleitung hatte Eckart Blum.